Im wahren Buch vom quellenden Urgrund können wir folgende Warnung vor guten Werken lesen. Yang Zhu sprach, wer Gutes tut, tut es wohl nicht um des Ruhmes willen, aber doch wird ihm der Ruhm folgen. Der Ruhm hat an sich nichts mit Gewinn zu tun, aber doch wird ihm der Gewinn folgen. Der Gewinn hat an sich nichts mit Streit zu tun, aber doch wird sich der Streit an ihn heften. Darum hütet sich der Edle, Gutes zu tun. Wir wissen sehr wohl, welche große Herausforderung es bedeutet, die für so sicher gehaltene Grundforderung, das Gute zu tun und das Böse zu meiden, in ihrer Absolutheit in Frage zu stellen. Wir wissen auch, dass bei diesem Thema notgedrungen Angst hochsteigt. Eine Angst, die sich am sichersten abwehren lässt, wenn man an den bisherigen Normen krampfhaft festhält. Dennoch sollte man es wagen, bei diesem Thema zu verweilen und es immer wieder von allen Seiten zu betrachten. Es ist nicht unsere Absicht, unsere Thesen von irgendeiner Religion abzuleiten, doch das oben dargestellte Missverständnis der Sünde hat im christlichen Kulturkreis ein tief verwurzeltes Wertempfinden hervorgebracht, in dem wir stärker verankert sind, als wir meistens wahrhaben wollen. Andere Religionen hatten und haben nicht unbedingt gleich große Schwierigkeiten mit diesem Problem. In der hinduistischen Göttertrilogie Brahma, Vishnu, Shiva fällt Shiva die Rolle des Zerstörers zu und so repräsentiert er die antagonistische Kraft zu Brahma, dem Erbauer. Eine solche Darstellung macht dem Menschen das Erkennen des notwendigen Wechselspiels der Kräfte leichter. Von Buddha erzählt man folgende Geschichte. Ein junger Mann kam zu Buddha mit der Bitte, sein Schüler werden zu dürfen. Buddha fragte ihn, »Hast du schon mal gestohlen?« Der Jüngling antwortete, »Niemals.« Buddha entgegnete, »Dann geh und stehle, und wenn du das gelernt hast, kannst du wieder zu mir kommen.« Im Shinjin Mei, dem ältesten und wohl wichtigsten Text des Zen-Buddhismus, heißt es im 22. Vers, »Bleibt uns die geringste Vorstellung von richtig und falsch, wird unser Geist in der Verwirrung zugrunde gehen.« Der Zweifel, der die Polaritäten in Gegensätze spaltet, ist das Böse, und dennoch ist er der notwendige Umweg zur Einsicht. Wir brauchen für unsere Erkenntnis immer zwei Pole, doch wir sollten in ihrer Gegensätzlichkeit nicht stecken bleiben, sondern ihre Spannung als Antrieb und Energie auf dem Weg zur Einheit benutzen. Der Mensch ist sündig, ist schuldig, doch gerade diese Schuld zeichnet ihn aus, da sie das Unterpfand seiner Freiheit ist. Es erscheint uns sehr wichtig, dass der Mensch lernt, seine Schuld zu akzeptieren, ohne sich von ihr erdrücken zu lassen. Die Schuld des Menschen ist metaphysischer Natur und wird gerade nicht durch sein Handeln verursacht. Vielmehr ist die Notwendigkeit, sich entscheiden und handeln zu müssen, sichtbarer Ausdruck seiner Schuld. Das Eingeständnis der Schuld befreit von der Angst vor dem Schuldigwerden. Angst ist Enge. Und gerade diese verhindert am sichersten die notwendige Öffnung und Ausdehnung. Der Sünde entkommt man nicht, indem man sich anstrengt, das Gute zu tun, was immer mit dem Verdrängen des dazugehörigen Gegenpoles bezahlt werden muss. Dieser Versuch, der Sünde durch gute Werke zu entkommen, führt allein in die Unehrlichkeit. Der Weg zur Einheit verlangt aber mehr als bloße Flucht und bloßes Wegschauen. Er verlangt von uns, immer bewusster in allem die Polarität zu sehen, ohne davor zurückzuschrecken, die Konflikthaftigkeit des menschlichen Seins zu durchschreiten, um fähig zu werden, die Gegensätze in uns zu einen. Nicht meiden, sondern erlösen durch Erleben, heißt die Forderung. Dazu ist es notwendig, die Starrheit unserer Wertungssysteme immer wieder in Frage zu stellen, um zu erkennen, dass das Geheimnis des Bösen letztlich darin besteht, dass es in Wirklichkeit nicht existiert. Wir sagten, dass jenseits aller Polarität die Einheit steht, die wir Gott oder auch das Licht nennen. Am Anfang war das Licht als alles umfassende Einheit. Außer diesem Licht war nichts, sonst wäre ja das Licht nicht das Alleinige. Erst mit dem Schritt in die Polarität entsteht Finsternis, einzig und allein, um das Licht wahrnehmbar zu machen. Die Finsternis ist dabei ein reines Kunstprodukt der Polarität, die notwendig ist, um das Licht auf der polaren Bewusstseinsebene sichtbar werden zu lassen. Damit dient die Finsternis dem Licht. Ist ihr Dünger bzw. der Lichtträger, wie uns der Name Luzifers belehrt. Verschwindet jedoch die Polarität, so verschwindet auch die Finsternis, denn sie besitzt keine eigenständige Existenz. Licht existiert, Finsternis nicht. Deshalb ist der oft zitierte Kampf zwischen den Kräften des Lichtes und den Kräften der Finsternis kein echter Kampf, da der Ausgang schon immer bekannt ist. Finsternis kann dem Licht nichts anhaben. Licht aber transformiert Finsternis umgehend in Licht, weshalb die Finsternis das Licht meiden muss, will sie nicht ihrer Nicht-Existenz entlarvt werden. Dieses Gesetz können wir bis in unsere physikalische Welt hinein verfolgen, denn wie oben, so unten. Nehmen wir an, wir haben einen mit Licht ausgefüllten Raum und außerhalb des Raumes herrscht Dunkelheit. Man kann getrost die Türen und Fenster öffnen und die Dunkelheit hereinlassen. Die Dunkelheit wird nicht den Raum verdunkeln, sondern das Licht wird die Dunkelheit in Licht verwandeln. Kehren wir das Beispiel um. Wir haben einen dunklen Raum, der außen von Licht umgeben ist. Öffnen wir nun wieder Türen und Fenster, so wird diesmal wieder das Licht die Dunkelheit transmutieren und den Raum mit Licht ausfüllen. Das Böse ist ein Kunstprodukt unseres polaren Bewusstseins, ähnlich wie Zeit und Raum, und dient als Dünger der Wahrnehmung des Guten, ist der Mutterschoß des Lichtes. Das Böse ist deshalb gar nicht das Gegenteil vom Guten, sondern die Polarität als solches ist das Böse, ist die Sünde, weil die Welt der Zweiheit keinen Endpunkt hat und somit keine eigene Existenz besitzt. Sie führt in die Verzweiflung, die wiederum nur der Umkehr und der Einsicht dient, dass der Mensch seine Erlösung nur in der Einheit finden kann. Die gleiche Gesetzmäßigkeit gilt auch für unser Bewusstsein. Bewusst nennen wir all jene Eigenschaften und Aspekte eines Menschen, die im Lichte seiner Bewusstheit liegen und die er daher sehen kann. Der Schatten ist jener Bereich, der nicht vom Licht des Bewusstseins erhellt wird und somit dunkel, das heißt unbewusst ist. Doch die dunklen Aspekte erscheinen ebenfalls nur so lange böse und angsterregend, wie sie im Dunkeln liegen. Bereits das Anschauen der Schatteninhalte bringt Licht in das Dunkel und genügt, um Unbewusstes bewusst zu machen. Etwas Anschauen ist die große Zauberformel auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Das Anschauen wandelt die Qualität des Angeschauten, da es Licht, das heißt Bewusstheit, ins Dunkel bringt. Die Menschen möchten immer die Dinge ändern und begreifen daher schwer, dass das Einzige, was vom Menschen gefordert ist, die Fähigkeit des Anschauens ist. Das höchste Ziel des Menschen, nennen wir es Weisheit oder Erleuchtung, besteht in der Fähigkeit, alles anschauen zu können und zu erkennen, dass es gut ist, wie es ist. Dies meint wahre Selbsterkenntnis. Solange einen Menschen noch irgendetwas stört und solange er noch irgendetwas für veränderungsbedürftig hält, hat er Selbsterkenntnis noch nicht erreicht. Wir müssen lernen, die Dinge und Ereignisse dieser Welt anschauen zu lernen, ohne dass unser Ego uns sofort in Abneigung oder Zuneigung verwickelt. Wir müssen lernen, mit ruhigem Gemüt all die vielfältigen Spiele von Maya zu betrachten. Deshalb hieß es im oben zitierten Zen-Text, dass die geringste Vorstellung von Gut oder Böse unseren Geist in Verwirrung bringt. Jede Wertung bindet uns an die Welt der Formen und führt zum Haften. Solange wir haften, sind wir vom Leid nicht erlösbar. Solange bleiben wir sündig, unheil, krank. Solange bleibt auch unsere Sehnsucht nach einer besseren Welt und der Versuch, die Welt zu verändern. Und schon ist der Mensch wieder verfangen in der Illusion der Spiegelung, denn er glaubt an die Unvollkommenheit der Welt und bemerkt nicht, dass nur sein Blick unvollkommen ist, der ihn hindert, die Ganzheit zu sehen. Deshalb müssen wir lernen, in allem uns selbst zu erkennen und dann Gleichmut üben. Gleichmut meint, die Mitte der Polaritäten aufzusuchen und von hier aus das Pulsieren der Pole zu betrachten. Der Gleichmut ist die einzige Haltung, die es erlaubt, die Erscheinungsformen anzuschauen, ohne sie zu bewerten. Ohne ein leidenschaftliches Ja, ohne ein Nein, ohne Identifikation. Diesen Gleichmut sollte man nicht verwechseln mit jener Haltung, die man gemeinhin Gleichgültigkeit nennt, jene Indifferenz als eine Mischung aus Teilnahmslosigkeit und Desinteresse, die wohl Jesus meint, wenn er von den Lauwarmen spricht. Sie gehen nie in den Konflikt hinein und glauben, man könne durch Verdrängen und Flucht jene heile Welt erreichen, die sich der wahrhaft suchende Mensch hart erarbeitet, indem er die Konflikthaftigkeit seines Daseins erkennt und sich nicht scheut, bewusst, das heißt lernend, diese Polarität zu durchschreiten, um sie zu meistern. Denn er weiß, dass er irgendwann die Gegensätze einen muss, die sein Ich geschaffen hat. Er scheut sich nicht vor den notwendigen Entscheidungen, auch wenn er weiß, dass er dadurch immer schuldig wird. Aber er bemüht sich, darin nicht stecken zu bleiben. Die Gegensätze einen sich nicht von selbst. Wir müssen sie handelnd erleben, um sie überhaupt erstmal zu unserem Besitz zu machen. Haben wir beide Pole integriert, dann erst ist es möglich, die Mitte zu finden und von hier aus das Werk der Gegensatzvereinigung zu beginnen. Weltflucht und Askese sind die ungeeignetsten Reaktionen, um dieses Ziel zu erreichen. Vielmehr bedarf es des Mutes, bewusst und unerschrocken den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Das entscheidende Wort in diesem Satz ist bewusst. Denn allein die Bewusstheit, die es uns erlaubt, uns bei all unserem Tun zu beobachten, kann verhindern, dass wir uns im Handeln verlieren. Es ist gar nicht so wichtig, was der Mensch tut, sondern wie er es tut. Die Wertung in Gut und Böse betrachtet immer, was ein Mensch tut. Wir ersetzen diese Betrachtung durch die Frage nach dem, wie jemand etwas tut. Handelt er bewusst? Ist sein Ego darin verstrickt? Tut er es ohne Beteiligung seines Ichs? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden darüber, ob jemand durch sein Tun sich bindet oder frei wird. Gebote, Gesetze und Moral geleiten den Menschen nicht bis ans Ziel der Vollkommenheit. Gehorsam ist gut, aber er genügt nicht, denn wisse, auch der Teufel gehorcht. Äußere Geh- und Verbote haben so lange ihre Berechtigung, bis der Mensch in seinem Bewusstsein erwachsen geworden ist und seine Verantwortung für sich selbst erkennen kann. Das Verbot, nicht mit Streichhölzern zu spielen, besitzt seine Berechtigung für kleine Kinder und erübrigt sich durch das Erwachsenwerden. Wenn der Mensch sein eigenes Gesetz in sich gefunden hat, entbindet es ihn von allen anderen. Das innerste Gesetz eines jeden Menschen ist die Verpflichtung, sein wahres Zentrum, sein Selbst zu finden und zu verwirklichen. Das heißt, eins zu werden mit allem, was ist. Das Instrument der Gegensatzvereinigung heißt Liebe. Das Prinzip der Liebe ist das Sich-Öffnen und Hereinlassen von etwas, was bis dahin außen war. Liebe strebt nach Einswerdung. Liebe will verschmelzen und nicht getrennt sein. Die Liebe ist der Schlüssel zur Gegensatzvereinigung, denn sie verwandelt das Du in Ich und das Ich in Du. Liebe ist ein Ja-Sagen ohne Einschränkung und Bedingung. Die Liebe will eins werden mit dem ganzen Universum. Solange uns dies nicht gelingt, haben wir die Liebe noch nicht verwirklicht. Solange Liebe noch auswählt, ist sie keine wirkliche Liebe, denn Liebe trennt nicht. Auswahl aber trennt. Liebe kennt keine Eifersucht, denn sie will nicht besitzen, sie will sich verströmen. Symbol für diese allumfassende Liebe ist die Liebe, mit der Gott die Menschen liebt. In dieses Bild passt schwerlich die Vorstellung, dass Gott seine Liebe unterschiedlich verteilt. Noch weniger käme es jemandem in den Sinn, eifersüchtig zu sein, weil Gott noch einen anderen liebt. Gott, die Einheit, unterscheidet nicht Gut und Böse, und deshalb ist er die Liebe. Die Sonne sendet ihre Wärme auf alle Menschen und verteilt ihre Strahlen nicht nach Verdienst. Nur der Mensch fühlt sich berufen, Steine zu werfen. Er sollte sich wenigstens nicht wundern, wenn er immer nur sich selbst trifft. Liebe kennt keine Grenze. Liebe kennt keine Hindernisse. Liebe transmutiert. Liebe das Böse und es ist erlöst.